Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Weiße Amseln müssen sterben, von Gerhard Herm. Regie Frank Hübner. Nun glauben Sie mir doch, Fête votre jeu ist wirklich mein ganzes Französisch, Monsieur Leandro, ehrlich. Mais c'est vraiment dommage, Mademoiselle Gina. Na ja, vielleicht noch Rouge et Noir oder Rien, aber plus. Aber damit hat er sich endgültig und nun sprechen Sie doch bitte wieder Deutsch, ja? Gina? Ach, da ist er ja endlich. Hier bin ich, Hänschen. Komm in die gute Stube. Ich nehme an, das ist der Herr Kommissar. Ja, sicher ist er das. Hänschen, ey, wo bleibst du? Komm. Ich bin ja schon da. Ja, komm, hier ist was eng. Oh. Wenn du dich beeilst, kannst du noch... Du hast Besuch? Ja, wenn du dich beeilst, kannst du noch was von dem Champagner abbekommen. Oh, viel ist allerdings nicht mehr da. Guten Abend. Das sieht ja hier nach einer größeren Fete aus. Ja. Hab ich mal wieder ein wichtiges Datum vergessen? Na, ausnahmsweise nicht, Tänzchen, ausnahmsweise nicht. Monsieur Leandro, das ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ah? Hans-Uwe Brockmeier, der Schrecken der hiesigen Unterwelt. Tänzchen, das ist Monsieur Leandro aus Paris. Enchanté, Monsieur le Commissaire. Dito, Monsieur, wie war bitte Ihr Name? Gavin Leandro. Ja. Ich habe Ihre bezaubernde... Monsieur Leandro hat mich gerettet, Hänschen. Ja. Wenn er nicht gewesen wäre, da würde ich jetzt noch mit abgebrochenen Absätzen durch die Dunkelheit irren und mich entsetzlich fürchten. Wollen Sie dem Herrn Kommissar nicht ein Glas Champagner anbieten? Ja, natürlich. Oh, die Flasche ist leer. In Ihrem Kühlschrank steht noch eine. Ja, wenn Sie erlauben, werde ich sie holen. Ich habe gesehen, wo die Küche ist. Ja, ist in Ordnung. Ihr scheint es ja richtig gut zu gehen. Geht es mir auch. Ach, nicht dieses knurrige Gesicht machen, Hänschen. Monsieur Leandro hat mich wirklich gerettet, Wovor? Ich meine, wenn die Frage erlaubt ist. Ich hatte kein Geld mehr, Hänschen. Nicht eine müde Mark. Scheiße, ja. Und weit und breit kein Taxi, da hat er mich nach Hause gebracht. Also gehört der dicke Schlitten da draußen Ihnen? So ist es. Und du warst mal wieder in der Spielbahn. Ja, war ich, jawohl, mit meiner ganzen Tageseinnahme. Die jetzt perdu ist, um mich französisch auszudrücken. Völlig, Hänschen, total, restlos. Gina, dass du auch nie gescheiter wirst. Oh, sag das nicht, Hänschen, sag das nicht. Beim letzten Mal hatte ich die Glückssträhne meines Lebens, das weißt du. Bitte, Herr Kommissar. Wunderbar. Trocken und eiskalt. Ja. Ich hoffe, Sie mögen ihn. Danke. Bitte. Das ist richtig gut. Wow. Santé, Herr Kommissar. Das ist wirklich gut. Prost. Hat Fräulein Gina Sie inzwischen aufgeklärt? Ja, hat sie. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Monsieur Leandro. Sie bestand darauf, dass ich noch einen Schluck mit ihr trinke. Ja, aber dann war kein Sekt mehr da und Monsieur Leandro musste am Schlosshotel vorbeifahren, um welchen zu holen. 3 Flaschen, mal genommen. Sie sprechen sehr gut Deutsch, Monsieur Leandro. Meine Mutter hieß Grete Schneider und war aus Heidelberg. Das erklärt einiges. Sind Sie geschäftlich in unserer kleinen Stadt? Ach, nun fang da nicht wieder an, die Leute auszufragen, Hänschen. Das ist so eine schlechte Gewohnheit von dir. Berufsbedingt, nehme ich an. Das wird wohl so sein. Ja, Entschuldigung. Das kenn ich zu Genüge. Keine Ursache, Herr Kommissar. Ja, ich bin in Geschäften hier. Meine Auftraggeber haben in dieser entzückenden Gegend ein paar Interessen, um die ich mich kümmern soll. Ich genieße den Aufenthalt hier sehr. Es freut mich zu hören. Und beim Roulette hat Monsieur Leandro geradezu unanständig viel Glück. Nun übertreiben Sie nicht. Doch. Als ich zuletzt zu Ihnen rüber sah, hatten Sie so einen Berg Chips vor sich und nicht nur die kleinen, mit denen wir gewöhnlichen Menschen spielen. Na? Ja. Ich hab mich wirklich schon gefragt, ob Sie vielleicht mit dem Croupier unter einer Decke stecken, ha? Wie kommen Sie denn darauf? Na, er war viel freundlicher zu Ihnen als meiner zu mir. Dabei habe ich die Bank verdienen lassen. Ach nein, Hänschen, wenn du auch noch rauchen willst, muss ich vorher die Terrassentür aufmachen. Oh. Ja, die Luft ist wirklich etwas... Ich bin nun mal Gewohnheitsraucher. Pardon, Fräulein Gina. Was sagen Sie zu diesem Amselkonzert, Monsieur Leandro? Wirklich sehr eindrucksvoll. Aber ein Konzert ist das eigentlich nicht, Fräulein Gina. Sondern? Eine Arbeitskonferenz. Eine Was bitte? Eine sehr wichtige und ernsthafte Besprechung unter sehr bedeutenden, schwarzberockten Herren. Wollen Sie mir Märchen erzählen? Keineswegs. Im Frühsommer setzen sich zu ganz bestimmten Zeiten alle männlichen Amseln eines Reviers mehrmals am Tag auf die höchsten Bäume, die sie finden können. Und besprechen mit ihren Kollegen die laufenden Geschäfte. Geschäfte? Oh. Wenn Sie genau hinhören, wird Ihnen auffallen, dass immer nur einer etwas sagt und ihm dann ein anderer aus der Ferne antwortet. Hören Sie. Ja, tatsächlich. Oh, worüber reden Sie? Gebietsaufteilung, Interessensabgrenzung, Androhung von Sanktionen für den Fall, dass einer die Regeln verletzt. Die Regeln? Alles sehr wichtige Themen. Wichtige Themen? Kommen Sie, treten wir einen Moment in den Garten hinaus, dann können Sie beinahe verstehen, worum es bei der Besprechung geht. Sind Sie Vogelkundler, Monsieur Leandro? Nur ein Hobby, Herr Kommissar. Zwischen meinen verschiedenen Aufträgen habe ich manchmal viel Zeit. Da versuche ich eben, mich zu beschäftigen. Da, was ist das? Das weiß er. Das wird Albi sein. Gina Sinstergartenbewohner. Ja. Er hat erst heute Morgen das Nest verlassen. Eine weiße Amsel? Ein Albino, sagt Ginas Nachbar. Tatsächlich ein Albino. Armer kleiner Kerl. Wieso, armer kleiner Kerl? Er wird nicht mehr lange leben, Fräulein Gina. Die Amseln dulden keine Abweichung von der Norm. Was heißt denn das? Wahrscheinlich unterhalten Sie sich gerade über ihn. Oder Sie bestellen schon den Enforcer. Wen? Nun, wie sagt man, den Vollstrecker, der ihn umbringen wird. Den Killer. Nein! Doch, Fräulein Gina. Ich fürchte, Sie werden sehr bald Albis Leiche finden, irgendwo in Ihren Salatbeeten. Das ist aber nicht witzig. Sorry, Fräulein Gina. Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Das haben Sie aber getan. Es tut mir wirklich leid. Zu spät, Leandro. Komm, Gina, trink noch einen Schluck. Nein, danke, Hänschen, danke. Ich bin auf einmal, heute, in einer Stunde muss ich da auf dem Großmarkt sein, entschuldigt Sie. Ich bring dich... Nein, trink in aller Ruhe aus, ja, macht. Und vielen Dank, Monsieur Leandro, fürs Mitnehmen und für den Champagner. Ich könnte mich ohrfeigen. Warum erzählen Sie auch solche Geschichten? Gina hängt an allem, was in Ihrem Garten keucht und fleucht. Es stimmt, was ich gesagt habe, Herr Kommissar. Die weiße Amsel ist ein Todeskandidat. Sie scheinen von solchen Dingen wirklich eine ganze Menge zu verstehen. Welchen Dingen? Von Vögeln natürlich. Amseln. Oder was dachten Sie, Leandro? Morgen, Schilcher. Ja, guten Morgen, Herr Brockmeier. Kann ich noch in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken oder brennt es irgendwo? Ja, sieht nach einem ruhigen Tag aus heute. Das ist genau das, was ich brauche. Rauchen Sie eigentlich, Schilcher? Ich? Nein. Ich auch nicht mehr. Na nun, lange Nacht gehabt? Lang auch, aber vor allem wirr. Verstehen Sie etwas von Vögeln? Vögeln? Amseln, um genau zu sein. Wie kommen Sie denn darauf? Schließlich sind Sie Schrebergartenbesitzer. Sagen Sie, Schilcher, muss ich den Kaffee selber machen? Oder ist noch was in der Maschine? Ah, ich kenne doch meine Pflicht als deutscher Beamter. Hier. Eben erst aufgebrüht. Gut. Noch was, Schilcher. Gehört das Schlosshotel eigentlich zu unserem Sprengel? Welches Schlosshotel? Es gibt zwei. Ah ja? Das Burg- und Schlosshotel Hohenraven und das Schloss- und Golfhotel Ludwigslust. Aha. Ihr Vorgänger war Stammgast in beiden. Und er scheint mehr verdient zu haben als ich. Welches ist denn das Bessere? Geschmackssache. Im Hohenraven kann es passieren, dass Ihnen eine Kellnerin Kaffee über die Hosen gießt und überhaupt nicht auf die Idee kommt, sich zu entschuldigen. Aber dafür ist sie eine echte Prinzessin. Und das andere? Marmorböden, Ritterrüstungen und Gobelins. Funktioniert trotzdem wie eine Maschine. Dafür ist es allerdings ein bisschen teurer. Aha. Wenn man nun über einen Gast in diesem zweiten... Den Ludwigslust. Ja, etwas erfahren wollte, unauffällig, ohne besonderen Anlass. Leichteste Sache von der Welt. Der Besitzer legt verdammt viel Wert auf gute Beziehungen zur Polizei. Warum denn? Was meinen Sie, wie viel in diesem vornehmen Schuppen geklaut wird? Hoteldiebe. Nein, die Gäste, Herr Brockmeier. Die Gäste. Kommen in den dicksten Schlitten vorgefahren und nehmen mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich hab mal aus einem Rolls-Royce 2 Fernseher und eine Barockmadonna rausgeholt. Trotzdem musste alles ganz diskret gehandhabt werden. Strafanzeige, denkste. Deswegen war also mein Vorgänger dort so gern gesehen. Ich hab nichts gesagt. Ich hab auch nichts gehört. Rufen Sie trotzdem in diesem... Ludwigslust. Mal an und erkundigen Sie sich nach einem Monsieur Gavin Leandro aus Paris. Ja. Aufenthaltsdauer, Beruf, Adresse, schon öfter da gewesen oder nicht, was die halt so wissen. Und wenn er nicht dort ist, dann im... Hohenraven. Im anderen eben. Ja. Ist schon so gut wie erledigt. Wo steckt übrigens Gebert? Gebert. Ich soll was ausrichten von ihm. Der Konditor Lebrecht hätte Sie gerne gesprochen. Vom Café Lebrecht? Ja. Was will er? Ja, das müssen Sie Gebert fragen. Ja, wo steckt denn nun Gebert? Auf dem Rathausturm. Auf dem? Er will sich einen Überblick verschaffen, sagt er. Naja, jetzt weiß ich ja alles. Hängt wahrscheinlich mit der Arbeit zusammen, die er schreiben soll. Organisiertes Verbrechen und Bandenkriminalität. Das große Modethema. Ihm scheint's irgendwie anzutören. Waren Sie schon mal auf dem Rathausturm? Nee. Ja, das sollten Sie aber schleunigst nachholen. Besonders bei dem Wetter. Der Aufstieg ist mühsam, aber die Aussicht lohnend. Wenn's recht ist, trinke ich vorher noch meinen Kaffee aus. Ist dieser nicht für einen starken Raucher, bitte? Gebert? Sind Sie hier, Gebert? Was ist denn los, Junge? Wieso? Sie starren darunter, als überlegten Sie, ob Sie springen sollen oder nicht. Sind die Freundin weggelaufen? Nein, ist sie nicht. Also was dann? Ich komme mir vor wie... Ja? Ja, vielleicht spinne ich auch nur. Ja, dann spinnen Sie eben laut. Hat es mit Ihrer Arbeit zu tun? Ja. Verdammt, ich bin so vollgestopft mit Berichten und Informationen, dass ich am helllichten Tag Gespenster sehe. Ja, darauf dürften es die Herren Ausbildungsleiter wohl auch angelegt haben. Man nennt so etwas Schärfung des Wahrnehmungsvermögens. Wie lautet denn Ihre Aufgabe? Versuchen Sie in freier Entfaltung Ihrer konstruktiven Fantasie herauszufinden, wo und auf welche Weise das organisierte Verbrechen in Ihrem Tätigkeitsbereich Fuß fassen kann oder schon Fuß gefasst haben könnte. Und jetzt gaukelt Ihnen Ihre konstruktive Fantasie lauter Mafia-Stützpunkte in unserem kleinen Städtchen vor. Ja, so ungefähr. Zeigen Sie mir mal ein oder zwei. Da, direkt unter uns. Das Steinbergsche Haus am Marktplatz. Und nur, weil da ein Italiener drin ist? Nein, weil da ein neuer Italiener drin ist. Bis vor 2 Jahren war es Bruno aus Amalfi. Dann kam auf einmal der andere und Bruno war von einem Tag auf den anderen verschwunden. Mir sagte er noch, er wolle nach Leipzig gehen, um den Pizzatrend im Osten auszunutzen. Ja, und? Das klingt doch plausibel. Ach, Herr Brockmeier... Brunos Lokal hat gebrummt. Es war voll von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr morgens. 7 Tage in der Woche. Bruno trug Seidenhemden und hat sich jedes Jahr einen neuen Sportwagen gekauft. Warum gibt man so eine Goldgrube auf? Und fängt in Leipzig nochmal von vorne an. Wenn man nicht vor irgendetwas Angst hat. Klingt auch plausibel. Was ist denn mit dem neuen Mann in Brunos Laden? Ach, seit der da ist, können Sie den Schuppen vergessen. Rund um die Uhr. Total tote Hose. Nach menschlichem Ermessen müsste der Bursche längst pleite sein, sagt mein Onkel. Der Gemeinderat? Ja, im Hauptberuf ist er Sparkassendirektor. Dann weiß er ja, wovon er redet. Der Neue ist aber nicht pleite. Nein. Jeden Morgen liegt eine volle Geldbombe in seinem Banktresorfach. Ach, so rum denken Sie. Geldwäsche, wie? Ja, irgendwer lässt schmutzige Scheine durch sein Lokal laufen. Sagt Ihr Onkel? Er hat mal sowas angedeutet. Ja, es könnte doch sein. Oder nicht? Denkbar wäre es. Na, Gott sei Dank. Dann spinne ich also doch nicht. Aber Gebert, so ein kluger Junge wie Sie. Na, und? Wo wäre der zweite Mafia-Stützpunkt? Da drüben. Die aufgelassene Schnapsfabrik am Galgenberg. Gekauft, auch vor 2 Jahren, zu einem wahnsinnig überhöhten Preis von einer holländischen Immobiliengesellschaft. Seither nichts. Steht leer, gammelt vor sich hin. Und steigt im Wert. Das muss nicht der springende Punkt sein. Selbst wenn sie eines Tages mit Verlust wieder verkauft wird, könnte aus schmutzigem Geld sauberes geworden sein. Was dann der erstrebte Gewinn wäre. Genau. Folgerichtig gedacht, Gebert. Aber ich habe das Gefühl, das alles erschreckt Sie auch. Es macht mir Angst, Herr Brockmeier. Es macht mir regelrecht Angst. Das ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ja, und nun müssen Sie plötzlich befürchten, die alten Bäume vor der Schnapsfabrik, unter denen Sie mit Ihrer Freundin geknutscht haben, könnten einem Mafioso gehören und damit sozusagen Ihre Unschuld verloren haben. Ich habe nie. Dann eben woanders. Aber auch dort ist dem Duft der Rosen auf einmal nicht mehr zu trauen, nicht wahr? Ja, genau so ist es, Herr Brockmeier. Ich habe einfach das Gefühl, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. Ihre Jugend wird Ihnen geklaut. Ja. An allem, was Sie in diesem putzigen Städtchen erlebt haben, grapschen auf einmal schmutzige Finger herum. Ja. Muss ja schlimm sein. Ist es auch, Herr Brockmeier. Ist es wirklich? Na, kommen Sie. Ich lade Sie zu einem Eisbecher ein. Apropos Eis. Der Konditormeister Lebrecht will mich sprechen. Das ist aber nett, Herr Kommissar, dass Sie sich herbemüht haben. Ich wäre auch zu Ihnen gekommen. Das ist ja bloß ein Katzensprung, Herr Lebrecht. Herrn Geber kennen Sie ja. Ja, grüß Gott. Guten Tag. Also, wo brennt's denn? Ja, also, brenne ist wohl zu viel gesagt. Ich mache mir halt Sorge. Darf ich Ihnen was anbieten, Herr Kommissar? Die Sachertorte ist ganz frisch. Um Gottes Willen, schauen Sie sich den Rettungsring unter meinem Hemd an. Für mich ein Eisbecher, bitte. Ja, danke, ja, mache ich. Ein Likör vielleicht, Herr Kommissar? Schnäpsle? Ja, aber nur einen kleinen, ne? Cognac? Ja. Sie entschuldigen mich einen Moment. Ich bin heute ganz allein im Geschäft. Ja, natürlich. Ja, Kaffee Lebrecht, grüß Gott. Ja, der ist hier. Für Sie, Herr Kommissar. Brockmeier? Ich bin's, Schilcher. Ah, was Wichtiges? Ja, ich habe mit dem Portier und dem Besitzer vom Ludwigslust gesprochen. Hätte das nicht Zeit gehabt? Na, in 5 Minuten ist Dienstschluss. Der deutsche Beamte, wie er lebt und lebt. Also, raus damit. Erstens, dieser Gavin Leandro ist zum ersten Mal im Ludwigslust. Ja. Zweitens, er hat auf unbestimmte Zeit gebucht. Ja. Drittens, ruhiger Gast gibt großzügige Trinkgelder. Ja, das ist alles? Ja, nee, ich habe mir seinen Meldezettel besorgt, aber der gibt auch nicht viel her. Trotzdem ist da noch was. Ja. Leandro spielt jeden Tag Golf. Und das ist dem Portier aufgefallen. Ja, was denn? Manchmal trifft er sich weit draußen auf dem Platz mit 2 anderen Männern. Dabei werden meist lange Gespräche geführt. Weit draußen, wo sie niemand belauschen kann. So ist es, ja. Beim ersten Mal, sagt der Portier, seien die 2 vom Gelände gewiesen worden, weil sie keine Golfschuhe anhatten. Och, Schilcher. Darauf hätte er ihnen welche besorgen müssen und sie seien sofort wieder rausgegangen. Nur Golfschuhe? Ja, keine Schläger, keine Bälle, nur Golfschuhe. Der Platzwart hätte zwar wieder gemosert, sagt der Portier, aber sie müssen ihm wohl einen größeren Schein in die Hemdtasche gesteckt haben. So genau weiß er das nicht. Ja, so gut. Jedenfalls hat der Wart sie nicht wieder vom Platz gejagt. Ja, richtig. Diese beiden anderen, wohnen die auch im Hotel? Nein, sie kommen angefangen. Sie fragen nach Leandro, dann gehen sie zu ihm hinaus. Im Gegensatz zu Leandro sprechen sie auch nicht Deutsch, sondern Englisch. Interessant. War also doch richtig, dass ich angerufen habe. Ja, auf jeden Fall können Sie jetzt guten Gewissens in 3 Minuten in Ihren Schrebergarten gehen, Sie Kohlrabi-Apostel. Also danke, bis morgen. Bis morgen, ja. Herr Brockmeier. Übrigens, ja? Kohlrabi ist gesund. So, das ist Ihr Eisbecher. Dankeschön. Bitte. So, da bin ich wieder, Herr Lebrecht. Worum machen Sie sich Sorgen? Also, das war so. Also, vor 3 oder 4 Tagen kommt meine Tochter zu mir in den Backstub und sagt, Papa, sagt sie, komm mal mit in unser Schlafzimmer. Ich muss dir was zeigen. Sie ist ziemlich aufgeregt. Ich gehe also mit rüber. Die beiden wohnen nebenan. Sie führt mich zum Nachttisch vom Bett vom Fred, meinem Schwiegersohn, und macht die Schublade auf. Was ist das, sagt sie. Kannst du mir sagen, was das ist, Papa? Also ich muss zugeben, Herr Kommissar, einen Augenblick lang war ich auch erschrocken. Ja, was lag denn in der Schublade? Ein Pistol. 7,65er PPK. Ach, das haben Sie sofort erkannt? Die Dinger haben wir doch schon in der Wehrmacht gehabt. Ach so. Ja, und was geschah weiter? Ja, nichts eigentlich. Ich habe die Schublade wieder zugemacht und zu meiner Tochter gesagt, sie soll sich nicht aufregen. Manche Männer fühlten sich einfach sicherer mit einer Pistole im Nachttisch, bei dem, was man alles so hört. Aber Ihren Schwiegersohn haben Sie nicht darauf angesprochen? Ja, ich hab's wohl vorgehabt, aber, ja. Ja, was denn, Herr Lebrecht? Der Fried ist ein, wie soll ich sagen, ein ziemlich schwieriger Charakter. Aufbrausend und so. Sie fürchten sich doch nicht vor ihm. Wie heißt der übrigens, Ihr Schwiegersohn? Alfred Lebrecht. Was, Lebrecht wie Sie? Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Ja, schon. Eigentlich heißt er ja Krakaschewski. Aha. Aber? Ja, bei der Heirat hat er den Namen meiner Tochter angenommen. Das ist heutzutage erlaubt. Ach so. Ja, ja, sicher, Herr Lebrecht, sicher. Nur, warum hat er es getan? Er hat gesagt, Krakaschewski muss man ja nicht unbedingt heißen, oder, Robert? Fred nennt mich immer beim Vornamen. Das hat er schon als kleiner Bub gemacht. Ach, so lange kennen Sie ihn bereits. Naja, sehen Sie, das war so. Dem Fred, seine Mutter, hat kurz vor dem Mauerbau hier rüber gemacht. Mhm. Da war der Fred gerade ein paar Monate alt. Gleich drauf ist sie verschwunden. Einfach abgehauen. Na, was hätte mir denn machen sollen, meine Frau und ich? Mir konnte den Junge ja nicht ins Waisenhaus geben. Kannten Sie denn seine Mutter schon von früher oder war sie mit Ihnen verwandt? Nein, überhaupt nicht, Herr Kommissar, überhaupt nicht. Es ist nur so, ich war mit dem Vater von Fred in Gefangenschaft. Als wir entlassen worden sind, habe ich ihm meine Adresse gegeben und gesagt, wenn du mal, naja, was man eben so sagt in solchen Situationen. Und dann stand sie auf einmal vor der Tür, Freds Mutter meine ich, und sagte, sie sei, naja, Frau Krakaschewski. Was konnte mir schon machen, meine Frau und ich? Und Herr Krakaschewski, Freds Vater? Ja, damit ist sie nie so richtig rausgerückt, aber ein Hallodri war der schon immer. Krakow meine ich, Freds Vater. Der Junge wuchs also bei Ihnen auf? Ja, wir haben ihn behandelt wie unser eigenes Kind, auch nachdem unsere Tochter dann gekommen ist. Aber? Wieso aber? Noch ein Cognac, Herr Kommissar? Ja, wenn Sie noch einen übrig haben. Ja, es klang so, als ob Sie aber sagen wollten. Ja, Sie haben ja recht. Ein bisschen schwierig war der ja schon immer. Der Fred meine ich. Verschlossen, eigenbrötlerisch, nie richtige Freundschaften geschlossen, immer für sich. Aufbrausend. Gerade, dass er die Schule einigermaßen zu Ende gebracht hat. Ich habe ihn dann ins Geschäft genommen. Und er war der beste Lehrling, den ich mir wünschen konnte. Als ob ihm das Konditor im Blut läge. Wir haben schon gesagt, also meine Frau und ich, das wird mal unser Erbe. Und meine Tochter, naja, also die hat ja nie einen anderen anguckt. Aber? Ja, nachdem er dann zum zweiten Mal bei der Meisterprüfung durchgerasselt war, also ich habe nie begriffen, warum. Da kommt er zu mir und sagt, Robert, sagt er, bevor ich nochmals in die Tretmühle gehe, will ich mir erstmal ein bisschen die Welt angucken. Er sagt, was er braucht, hat er. Packt sein Bündel, wie man so sagt, und ist weg. Nach 3 Jahren kommt er dann zum ersten Mal auf Besuch. Bleibt ein bisschen, erzählt so gut wie nichts und ist wieder weg. Also ich tippe allmählich auf Seemann. Schiffskoch, Herr Kommissar, Schiffskoch. Aha. Ja, oder vielmehr Patissier. Er hat mir sogar ein französisches Diplom gezeigt, das in Deutschland als Meisterbrief anerkannt wird. Und wann kam er dann endgültig zurück? Vor 2,5 Jahren. Meine Tochter und er haben dann sofort geheiratet. Ich sagte, na, jetzt kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Aber? Aber? Nein, sagt er. Wart noch ein bisschen, Robert. Dann lohnt sich der Ruhestand erst richtig. Und von da an... Ja? Naja, also, man muss gut verdient haben in all den Jahren und eisern gespart. Als erstes kauft er das Café Bauer drüben in der... Ja, ich kenn's. Ja, und dann die Konditorei an der Sonnenhalde. Dann fängt er an, Hotels zu beliefern. Inzwischen sind es alle in der ganzen Umgebung. Jetzt will er noch eine Fabrik für Tortenböden bauen. Also manchmal wird mir richtig schwindelig, Herr Kommissar, so schnell geht es. Hat Ihr Schwiegersohn wenigstens einen Waffenschein? Ja, keine Ahnung. Seit vorgestern ist sie verschwunden. Die Pistole? Ja, der Fred auch. Er muss oft Geschäftsreise machen, aber diesmal hat er niemand was gesagt. Nicht der Susi, meiner Tochter und mir auch nicht. Einfach weg. Einfach weg. Sie verstehe doch, dass ich da ein bisschen ja, in mir... Sicher, Herr Lebrecht, sicher. Können Sie da was unternehmen, Herr Kommissar? Ein bisschen Geduld werden Sie schon aufbringen müssen, Herr Lebrecht. Lassen wir erst mal noch 2 Tage ins Land ziehen. Wenn Sie bis dann nichts von ihm gehört haben, dann tue ich was. 2 Tage? Ja, sollten Sie vorher was von ihm hören, dann rufen Sie mich sofort an. Auch wenn Ihnen sonst noch was ein- oder auffällt. Anrufen. Klar? Klar, Herr Kommissar. Nicht schlecht, Herr Specht. Ziemlich genau so, wie sich der kleine Moritz sein Luxushotel vorstellt. Staunen Sie, was? Das klingt ja richtig stolz, Gilbert. Na, hätten Sie doch nicht gedacht, dass es bei uns hier sowas gibt. Nein, das hätte ich wirklich nicht. Gehen wir in die Bar? Ja. Was tun wir eigentlich hier? Ein bisschen schnuppern. Schließlich muss ich auch die Sonnenseiten meiner hiesigen Existenz mal kennenlernen. Ihr Vorgänger war gerne hier. Ja, das ist amtsbekannt, Gebert. Ist Ihnen inzwischen zu Lebrecht noch was eingefallen? Ich meine, bei freier Entfaltung Ihrer konstruktiven Fantasie. Nachgedacht habe ich. Na, raus damit. Haben Sie mal überlegt, was ein Schiffskoch so alles macht? Na, das liegt ja wohl auf der Hand. Ja, nicht ganz. Er muss zum Beispiel einkaufen. Ein Reedereivertreter wird ihm nicht immer alles besorgen können, was er an frischen Sachen braucht. Ja. Und? Ja, das heißt, er muss mit der Zeit sehr viele Kontaktpersonen haben. Auf Märkten, im Bazar, im Souk. Ja, lange kann er ja nicht rumsuchen. Sie werden es nicht glauben, Gebert, aber noch bin ich in der Lage, Ihnen zu folgen. Bei der Rückkehr auf sein Schiff wird er wahrscheinlich nicht durchsucht. Und in Zuckersäcken, Mehlsäcken, Eierkisten lässt sich doch allerlei verstecken. Ach so. Sie denken an den Haufen Geld, den er von seinen Reisen mitgebracht hat. Haben wir an einen Wunsch? Ja, einen Pilz. Und Sie, Gebert? Dasselbe. 2 Pilze, ja. Also, er hat doch die 2 besten Konditoreien in der Stadt gekauft und das Café Lebrecht von Grund auf renoviert. Mhm. Das zahlt man doch nicht aus der Westentasche. Natürlich habe ich keine Ahnung, was so ein Schiffskoch verdient. Traumgagen werden es vermutlich kaum sein. Selbst wenn, lautet die andere Frage immer noch, warum zieht er sich plötzlich aus der großen, weiten Welt wieder in unser Städtchen zurück und heiratet ausgerechnet die Susi Lebrecht? Jugendliebe. Das sagt sein Schwiegervater. Dass ich nicht lache. Susi ist eine Sahnetorte auf 2 Beinen. Wohingegen er schon, naja, sowas Gewisses hat. Ja, dann vor allem diese Namensänderung. Also so schlimm ist ja Krakaschewski nun auch nicht. Camouflage, meinen Sie? Ja, ja. Er hat versucht, seine Spuren zu verwischen, weil... Was kommt denn da so in Frage? Ja. Ja, danke. Dankeschön. Was in Frage kommt? Ja. Ja, alles, was man sich ausdenken kann. Schmuggel von, was weiß ich, Rauschgift bis Antiquitäten. Kurierdienste. Ja, auch. Warum nicht? Und dann holt er plötzlich seine Knarre aus dem Versteck und ist kurz darauf... verschwunden. Wie sieht denn Ihr Monsieur Leandro aus, Herr Brockmeier? Ein schnieker Typ, flott gekleidet. Warum? Ist er das? Der da, in dem Golfdress, auf dem Parkplatz. Ja, zum Henker. Wie kommen Sie denn da drauf? Den, mit dem er spricht, den habe ich gestern gesehen. Wo? Er saß 2 Tische von uns entfernt, als Sie mir den Eisbecher spendiert haben. Ach, im Café Lebrecht? Ja. Nachdem der alte Lebrecht Sie begrüßt hatte mit Kommissar hinten, Kommissar vorne, da ist er aufgestanden und gegangen. Ja, jetzt muss ich es sagen, natürlich. Er hat mir gestern schon nicht gefallen. Einen sympathischen Eindruck macht er wirklich nicht. Jetzt fährt er weg. Ja. Und Leandro kommt rein. Sagen Sie mal, Gilbert, können Sie Französisch? Hä? Es geht so. Na, dann retten Sie jetzt mal die Ehre der deutschen Polizei, indem Sie ab und zu ein gepflegtes Olala ins Gespräch streuen. Ich bin gleich wieder da. Ja, Monsieur Leandro, 2 Briefe. Bitte sehr. Danke, Herr Baumann. Die Schlüssel? Noch nicht, aber wenn jemand meine Golfschuhe nach oben... Oh, welche Überraschung, der Herr Kommissar. Ganz meinerseits, Monsieur Leandro. Zufrieden mit Ihrer heutigen Leistung auf dem Golfplatz? Ein wahrer Golfer ist nie mit sich zufrieden. Sind Sie dienstlich hier? Ein wahrer Polizist ist praktisch immer im Dienst. Trotzdem habe ich eine private Mitteilung für Sie. Ich höre. Sie hatten recht. Die weiße Amsel ist tot. Gina fand sie am anderen Morgen im Salatbeet. Zerfetzt. Das ist, ich meine, das ist furchtbar. Das war's auch. Gina hat fast den ganzen Tag geweint. Würden Sie ihr mein... Beileid? Wenn das so heißt... Oh, verdammt. Ist was? Wissen Sie, wie ich mir jetzt vorkomme? Nein. Wie ein Mörder komme ich mir vor. Und das unter den Augen eines Polizisten. Kann ich Ihnen vielleicht mit einem Drink darüber hinweghelfen? Ja, das können Sie. Gehen wir in die Bar. Ich sitze da drüben mit einem Kollegen. Noch ein Polizist. Na, meinetwegen. Na, du? Haben Sie was? Eben war Gebert doch noch da. Ja, Sigi, ich habe verstanden. Wo ist der alte Liebrecht jetzt? Aha. Ja, was nun? Lass mir doch einen Moment Zeit, ich muss nachdenken. Nein, Brockmeier möchte ich jetzt im Moment nicht stören. Pass auf, Sigi, wir machen so. Du gehst rüber zu Liebrecht und quetscht ihn nochmal aus. Wenn er bei dem bleibt, was er gesagt hat, dann... Jetzt mach dir doch nicht ins Hemd, das geht schon in Ordnung. Du schreibst dir alles auf und fährst raus in Richtung Walkmühle. Brockmeier und ich kommen nach. Wir treffen uns bei dem Picknickplatz am Talanfang. Kennst du doch, oder? Na, bingo. Ich würde sagen, so in 20 Minuten sind wir da. Knarre? Ja, ich habe keine bei mir. Brockmeier auch nicht. Also steck deine lieber mal ein, ja? Noch was? Gut. Ende. Was haben Sie eigentlich gegen mich, Herr Kommissar? Wie kommen Sie auf sowas? Schon an dem Abend bei Fräulein Gina waren Sie so feindselig. Sie werden doch nicht etwa eifersüchtig sein? Wären Sie es denn nicht, wenn Sie abends nach Hause kämen und fänden Ihre Freundin in Gesellschaft von... Verzeihung. Guten Tag. Gebert, da sind Sie ja. Wo haben Sie gesteckt? Der Page trug eine Tafel mit Ihrem Namen durch die Gegend, als Sie am Empfang standen. Anruf von Schilcher. Was Wichtiges? Ich sag's Ihnen gleich. Störe ich? Aber Ivo, Monsieur Leandro, das ist Kriminalassistent Gebert, ein Spezialist, bei dem ich manchmal denken lasse. Ihnen habe ich ja schon von Monsieur Leandro erzählt, Gebert. Ach, der Mann, der die Sprache der Amseln versteht. Enchanté, Monsieur. Vous parlez? Du petit peu seulement. Ihr Deutsch ist sicherlich besser als mein Französisch. Gefällt es Ihnen hier bei uns? Ich finde Ihre schöne Heimat sehr erholsam. Darf man fragen, wovon Sie sich erholen? Direktheit ist ein Privileg der Jugend. Leider muss ich auch hier gelegentlich arbeiten, Monsieur Gebert. Aber wenigstens in angenehmer Umgebung. Ich kann mir vorstellen, dass es unangenehmere Jobs gibt. Um Ihre Neugierde ein wenig zu befriedigen, ich bin nur so etwas wie ein besserer Botenjunge. Aber übertariflich bezahlt, nehme ich an. Was muss man gelernt haben, um so eine Art Botenjunge zu werden, Monsieur Leandro? Oh, Sprachen sind ganz nützlich. Außerdem sollte man viele verschiedene Pferde reiten können. Hatten Sie schon mal Kontakte mit der Unterwelt? Der, wie bitte? Dem organisierten Verbrechen, Mafia, Camorra. Mein junger Kollege muss sich gerade mit diesem Thema befassen, Monsieur Leandro. Ausbildungshalber und rein theoretisch. Oh, jetzt verstehe ich. Wenn das der Fall wäre, Monsieur Gebert, glauben Sie, ich würde das vor zwei Polizisten zugeben? Natürlich nicht. War eine dumme Frage. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Herr Brockmeier? Wenn es sein muss... Entschuldigen Sie uns, Herr Leandro. Bitte, bitte. Was ist denn in Sie gefahren, Gebert? So kenne ich Sie ja gar nicht. Dieser Kerl lügt wie gedruckt. Wir müssen weg, Chef. Der junge Liebrecht hat sich gemeldet. Also Schilcher wartet da auf uns. Geschaltet, Gebert. Sag mal, was ist das, eine Walkmühle? Das brauchte man früher, bei der Lederfabrikation. Jetzt ist die Bude eine Art Ausflugslokal. Zwei oder drei Fremdenzimmer. Nichts Tolles. Und ziemlich abgelegen. Ich lasse mich überraschen. Ach, Herr Brockmeier, nicht im Auto. Sie haben mich mal wieder gerettet, Gebert. Wie kommt denn der alte Lebrecht darauf, dass sein Schwiegersohn dort sei? Er hat angerufen. Wollte seine Frau sprechen. Er sagte, er sei... Ach wo, das wird dann Schilcher wissen, aber... Da hörte der Alte irgendein Hintergrundgeräusch, das ihm bekannt vorkam. Und Da fiel ihm sofort wieder ein, dass sein Schwiegersohn in der Balkmühle verkehrt. Ja, da rief er bei uns an, wie es ausgemacht war. Muss ich noch mehr Sorgen machen, als ich dachte. Aber jetzt zu Leandro. Warum glauben Sie, dass der lügt? Der ganze Jargon, Herr Brockmeier. Bessere Botenjunge. Man muss viele Pferde reiten können. Diese Burschen wollen sich einerseits tarnen und andererseits doch ein bisschen durchblicken lassen, dass sie was Besonderes sind. Sie kommen nie ganz weg vom Klischee. Welche Burschen? Dann das Medaillon, das er unter seinem Hemd trägt, so groß wie ein Handteller. Und der Brillantring am kleinen Finger. Na, also, läuft ein seriöser Geschäftsmann mit solchen Klunkern rum? Deswegen lügt er also, wenn Sie ihn fragen? Aber vor allem, Herr Brockmeier, vor allem... Er hat das Wort Enforcer benutzt, oder? Ja. Englische Aussprache, Sie haben es selbst gesagt. Ja, als er vom Killer sprach, ja. Die weiße Amsel. Enforcer heißt nicht Killer. Das ist Gangsterslang, Herr Brockmeier. Veralteter amerikanischer Gangsterslang. Ich habe nachgeschlagen und nachgeschlagen, bis ich es wieder fand. Gangsterslang, ich schwör's. Schon Al Capone hatte einen, der die Dinge forcierte und dann den Killer losschickte. Aber wahrscheinlich weiß der Bursche das gar nicht so genau. Ihm gefällt einfach nur das Wort, weil es zu seinem Milieu passt. Junge, Junge, Junge. Sie verraten sich alle. Und meistens durch solche Kleinigkeiten. Sagt wer? Klosterschütz, meine Erfahrungen mit Mafia und Cosa Nostra. Hans-Joachim Klosterschütz? Ach, Sie kennen das Buch? Nein, aber Klosterschütz. Er war mein Chef. Bis Sie ihm dann die Kniescheibe zertrümmert haben. Ach, dann glauben Sie mir jetzt also endlich. Wenn's Klosterschütz sagt, ist das natürlich was anderes. So. Er wusste ziemlich genau, was Sache war. Am Ende sah es dann so aus, als hätte er sogar etwas zu viel gewusst. Also, Gebert, ist das nur weit. Wir sind schon so gut wie da. Da vorne steht Schilchers Wagen. Winken Sie ihm. Er soll uns nachfahren. Hallo, Hornung. Hallo. Sind Sie der Wirt? Ja. Wir suchen Herrn Lebrecht. Nicht da. Was heißt das? Weggefahren. Wann? Stunde. 2 Stunden. Wissen Sie, wann er zurückkommt? Nö. Wie lange wohnt er schon bei Ihnen? 2 Nächte. Wie ich höre, kommt er öfter zu Ihnen raus. Ab und an. Was tut er, wenn er hier ist? Ausspannen. Sehr gesprächig sind Sie nicht, Herr Hornung. Nö. Wir wollten Herrn Lebrecht etwas fragen. Kann sie mir ausrichten? Ich hätte ihn lieber selber gesprochen. Dann müssen Sie warten. Dürfen wir uns mal ein bisschen umsehen in deiner Bruchbude? Von mir aus. Sie könnten uns einen Gefallen tun, Herr Hornung. Ja? Rufen Sie uns an, wenn Herr Lebrecht zurück ist. Macht 5 Mark. Bisschen happig. Für ein Telefongespräch? Dann eben nicht. 5 Mark ist wirklich eine Unverschämtheit. Noch was? Nein. Und vielen Dank für Ihr Entgegenkommen, Herr Hornung. Tag. Und jetzt? Gibt es noch eine zweite Straße hierher? Nur ein Fußweg hinten rüber. Dann werden Sie am Taleingang auf Lebrecht warten, Schilcher. Und wenn er kommt? Vorläufig festnehmen. Verdacht auf unbefugten Waffenbesitz. Aber... Dienstschluss ist erst in 3 Stunden und 12 Minuten. Nein, Fräulein Gina. Sie sind mein Gast. Aber ich weiß nicht, ob ich das annehmen soll. Ich habe Sie vor Ihrem Laden abgefangen und hierher geschleppt, weil ich Ihnen noch etwas schulde. Sie mir schulden? Für meine brutale Bemerkung über das Schicksal der weißen Amsel. Nehmen Sie Platz, bitte. Wann sind Sie geboren, Fräulein Gina? Am 6. April 1960. 6.4.1960. Quersumme 26. Wir setzen auf die 26. Los. Bitte, das Spiel zu machen. Hier. Nehmen Sie und setzen Sie. Das alles? Nicht zögern. Nehmen und setzen. Bitte, meine Damen und Herren, machen Sie Ihr Spiel. Die 26, los. Also los. Nichts geht mehr. Wir sitzen auf dem völlig falschen Dampfer, Gilbert. Wir liegen völlig falsch. In der ganzen Sache war von Anfang an der Wurm drin. Wovon reden Sie, Herr Brockmeier? Warum zum Beispiel? Warum hat Leandro sich an Gina rangeschmissen? Sie ist eine Prachtfrau, keine Frage, aber niemand, auf den so eine Type wie er anspringt. Also warum? Können Sie mir das sagen? Tja, wenn Sie so fragen, da gibt's eigentlich nur eine Antwort. Eben. Aber... Doch. Allmählich denke ich genau das. Er hatte rausgekriegt, dass Gina mit mir liiert ist und er wollte mich kennenlernen. Meinen Sie? Dann der Bursche, der bei Lebrecht im Café saß. Der verschwand, als wir kamen. Und Lebrecht selbst, der Schwiegersohn. Kriegt Fracksausen. Und zwar zu der Zeit, in der Leandro hier erscheint. Irgendwas aus seiner Vergangenheit muss da aufgetaucht sein. Sagen Sie, Gerhard, sind wir eigentlich verfolgt worden, als wir zur Waldmühle rausfuhren? Ich habe nicht drauf geachtet. Warum fragen Sie? Weil Sie genau das tun müssten, wenn Sie den jungen Lebrecht finden wollten. Einfach die Polizei im Auge behalten. Die würde sie früher oder später zu ihm hinführen. Und deshalb wollte Leandro wissen, wie ich aussehe. Als er Gina anmachte, muss er auch schon gewusst haben, dass Lebrecht sich verdrückt hat. Und da er die Gegend hier nicht kennt, hat er seine Leute auf unsere Spur gesetzt. Weil er sich dachte, dass wir Lebrecht irgendwann suchen würden. Scheiße. Die müssen dann aber einen ganz schönen Peak auf ihn haben. Wieso? Spüren über 2 Jahre hinter ihm her. Und dann hier, dieser Aufwand. Und ein kleiner Fisch ist Leandro mit Sicherheit nicht, von wegen Botenjunge. Wahrscheinlich war auch Lebrecht kein so kleiner Fisch. War? Verdammt, ja. Bei mir fürchte ich das wirklich. Ja, und jetzt? Hundestaffel? Ja, die kriegen wir nicht vor morgen Mittag. Einer von uns muss noch mal raus ins Ludwigslust. Tja. Also, Sie fragen beim Empfang, ob Leandro im Hause ist. Ach so. Ich rufe inzwischen Gina an, die müsste doch endlich zu Hause sein. 26, Noir, Pass und Père. Bitte machen Sie das Spiel, meine Damen und Herren. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ja der helle Wahnsinn. Oh. Monsieur Leandro, was ist mit Ihnen? Sie sind ja ganz blass. Nichts, Fräulein Gina, nichts. Ihre Stirn ist voll Schweiß. Bitte das Spiel zu machen. Bin schon wieder okay. Nehmen Sie die Jetons und lassen Sie uns gehen. Ich glaube, wir brauchen jetzt beide was zu trinken. Das ist ja ein ganzer Berg. Das müssen ja, lassen Sie mich überlegen. 2 mal 18.000, wenn 2 mal die gleiche Nummer kommt. Minus 500 für den zweiten Einsatz und 500 für pour les employés. Merci, Monsieur. Was sind Sie für ein Mensch, Monsieur Leandro? Können Sie hell sehen? 2 mal hintereinander die 26, als ob Sie es gewusst hätten. Spielen ist Konzentrationssache. Man darf dabei nur an eines denken. Die Zahl, die Zahl, die Zahl, auf die man gesetzt hat. Also, man kann es beeinflussen? Ja, man kann das Glück herbeizwingen, wenn man weiß, wie. Ja, ich verstehe. Völlig überraschend. Das war ungefähr wann? Aha, ja. Danke. Wie bitte? Ja, natürlich interessiert mich das. Mit einer Dame. Aha, und können Sie die Dame beschreiben? Im Jägerstübchen. Und das war wann? Ja. Vielen Dank. Gute Nacht. Dame? Die Beschreibung passt auf Fräulein Gina. Mit Leandro? Also, gegen 6 hat er ausgecheckt. Sein Gepäck herunterbringen lassen und telefonisch den Mietwagen zurückgegeben, mit dem er gekommen war. Der Wagen wurde kurz darauf abgeholt. Gegen 6:30 fuhr er mit einem Taxi weg und kam sehr viel später mit Fräulein Gina wieder ins Hotel. Wenn sie es wirklich war. Wie war's? Er hat mit ihr zu Abend gegessen. Dann fuhren die beiden wieder weg. Etwa um 8 Uhr wurde Leandros Gepäck abgeholt. Den Mann konnte der Portier nicht beschreiben, weil sein Auto hat er nicht gesehen. Auf dem Parkplatz war es schon dunkel. Ist alles ein bisschen ungereimt, oder? Ganz so ungereimt vielleicht doch nicht. Ja, sehen Sie einen Sinn in all dem? Sehen wir geprahlt. Aber? Der Bursche hatte was gegen mich. Und zwar schon von diesem ersten Abend an. Da muss ich ihm auf die Füße getreten sein. Sie mochten ihn ja auch nicht so besonders. Bei Gott nicht. Aber durchschaut haben Sie ihn, Gebert. Dank Klosterschütz. Meinen Sie wirklich? Wenn ich so darüber nachdenke. Sie haben den Typ ziemlich gut charakterisiert. Will einerseits unauffällig wirken, andererseits aber doch hervorkehren, dass er was Besonderes ist. Ohne solche klammheimlichen Triumphgefühle kann er nicht leben. Aber wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Nicht das Mindeste. Und dabei dürfte es auch bleiben. Und was nun? Sie haben Lebrecht irgendwo vor dem Walkmühlental abgefangen. Dort werden wir suchen müssen. Sie glauben also wirklich, er ist tot? Ja. Pfeifen Sie Schilcher zurück und bestellen Sie die verdammte Hundestaffel. Dann besuchen wir Gina. Leandro hat seinen Job erledigt, sonst wäre er noch da. Gina! Hallo, ihr beiden. Beide. Habt ihr von meinen Tellerchen gegessen und aus meinen Gläserchen getrunken? Ach, macht überhaupt nichts. Solange keiner von euch in meinem Bettchen geschlafen hat. So, Gina. Gina ist müde. Gina muss schlafen gehen. Nacht, ihr beiden. Ja, wo zum Teufel bist du denn gewesen? Oh, hat sich mein Hähnchen Sorgen gemacht. War nicht nötig. Gina hat einen Leibwächter gehabt. Ja, das wissen wir. Wo hast du Leandro gelassen? Monsieur Leandro wurde abgeholt. Großes, schwarzes Auto. Er hat mir zum Abschied noch einmal zugeblinkt. Rouge, noir, rouge. Mit seinen Bremslichtern. Also Spielbank. Jawohl, Spielbank. Und diesmal hat Gina gewonnen. Da. Ich werd verrückt. Wie viel ist denn das? 2x18.000 minus 2x500. Pure Les Employés. 35.000 Mark? Jawohl. Und es hat Monsieur Leandro nur einen Chip gekostet. Aber ich soll das Geld mit dir teilen, sagt er, weil du so ein großartiger Spurenleser, Spürhund, ach, weil du ein so großartiger irgendwas von der Art bist. Bist du doch auch, oder? Mua. Nacht jetzt. Nacht, ihr beiden. Ich brauche Luft. Gleich werde ich auch noch warm für dich. Gott, was ist das, Wahnsinn! Herr Brockmeier, Chef. Geh nach Hause, Gebert. Ich denke ja gar nicht dran. Feier, es geht aber auf den Blasberg. Herr Brockmeier? Sind Sie hier, Ingo? Herr Brockmeier? Ist was, Herr Brockmeier? Was soll sein? Sie machen so einen merkwürdigen Eindruck. Quatsch, Gilbert. War einfach eine lange Nacht. Ja. Der Rathausturm ist ein guter Platz zum Nachdenken. Lange Nacht ist genau das richtige Wort. Sie haben die halbe Republik in Aufruhr versetzt. Sie haben rumkommandiert wie Napoleon in der Schlacht von Austerlitz. Hat er die wenigstens gewonnen? Na und wie? Möchte ich ihm auch geraten haben. Was denken Sie? Nettes Städtchen da unten. Spitze Giebel, Fachwerk, Brunnen, krumme Gassen. Man möchte es am liebsten unter einen Glassturz stellen und sagen, bleib so wie du bist. Geht aber nicht. Wie wir erfahren haben. Auch in diesen alten Mauern kann man sich nicht mehr verstecken, wenn man dem Teufel erstmal auf den Schwanz getreten ist. Gebert, hat sich die Hundestaffel schon gemeldet? Nee, noch nicht. Die müssen jetzt schon gut 3 Stunden zugange sein. Wie sie den Verein so schnell hergekriegt haben, das verstehe ich immer noch nicht. Mir ist einfach der Kragen geplatzt. Ich hab's mitgekriegt. Dass dieser Bursche die Chuzpe hatte, mir Geld zuzuschieben, das war zu viel. Ich denke, Fräulein Gina hat's gewonnen. Sicher hat sie's gewonnen, aber irgendein Trick war dabei. Und den kriege ich auch noch raus. Gina meinte sowieso, Leandro habe einen der Groupiers besonders gut gekannt. Ach, als nächstes nehmen wir übrigens den neuen Wirt im Steinbergschen Haus unter die Lupe. Ja. Was ist denn das? Ja, wir haben seit 2 Tagen ein Funktelefon. Ich wollte es Ihnen gestern schon vorführen. Dann lassen Sie es klingeln. Ich will jetzt noch nichts wissen. Den Bericht könnte ich ohnehin schon schreiben. oder Sie schreiben lassen als meinen Spezialisten für organisiertes Verbrechen. Also das heißt, Sie gehen aus von einem chirurgischen Schuss? Genau. Wirbelsäule, Aorta und Luftröhre von einer einzigen Kugel durchbohrt. Der junge Lebrecht hat sich mit Experten angelegt. Das Wie ist im Moment gar nicht so wichtig, Gilbert. Er hat sie beklaut oder verraten oder gegen irgendeine andere ihrer Regeln verstoßen. Das machte ihn zur weißen Amsel. In Leandros Worten, schwarze Amseln dulden keine Abweichung von der Norm. Die Art von Vögeln, zu denen er gehört, kann sich das auch gar nicht erlauben. Nähere Einzelheiten zum Tod von Lebrecht werden wir erfahren, wenn Leandro geschnappt ist. Das hoffe ich wenigstens. Sie glauben also wirklich, dass wir Leandro schnappen? Das ist doch auf Ihrem Mist gewachsen, Gilbert. Wie? Ich, Hans-Uwe Brockmeier, Kriminalkommissar in Deutschlands tiefster Provinz, habe eine republikdeckende Großfahndung ausgelöst. Ich? Oder vielmehr... Was? Wir beide. Ich? Klosterschütz. Ach. Klosterschütz war der rettende Name. Ich wusste gar nicht, ob er noch lebt. Und da habe ich ihn angerufen. Ach, das war Klosterschütz? Ja, ich habe ihn aus dem Bett geklingelt. Und er hat mir verklickert, wie man selbst die mieseste Beweislage so aufblasen kann, dass sich damit eine Großfahndung auslösen lässt. Dieser alte Knochen kennt jeden Trick. Organisiertes Verbrechen, sagte er. Mafia, Cosa Nostra, Camorra. Damit musst du um dich schmeißen, bis zum geht nicht mehr. Dann kriegt selbst der fetteste Kriminaldirektor seinen Hintern vom Stuhl. Um den Rest kümmere dich hinterher. Tja, wie Sie sehen, hat's funktioniert. Klosterschütz. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Er kommt uns besuchen. Sie werden Ihrem Helden die Hand drücken können. Oh. Soll ich? Ja. Polizeiinspektion? Ja, ich warte. Die Hundestaffel? Nee, irgendein... Ja, ich bin noch da. Walserberg? Wissen Sie, wo das ist? Walserberg? Ja, bitte, tun Sie das. Ich höre. Walserberg? Das ist doch ein Grenzübergang nach Österreich. Ja? Ich hätte auf französische Grenze getippt. Ja. Vielleicht ist er gar kein Franzose. Die Beschreibung trifft ziemlich genau zu. Den Pass würde ich unter die Lupe nehmen. Uns gegenüber nannte er sich Gavin Leandro. Trägt er einen Diamantring am kleinen Finger der rechten Hand? Ziemlich dicker Brummer? Und ein Medaillon unterm Hemd? Ich wäre verrückt so schnell. Beides. Ich glaube, dann können Sie den Haftbefehl vollstrecken. Das ist unser Mann. Ja, danke. Ende. Sie haben ihn, Herr Brockmeier. Sie rauchen, Herr Brockmeier. Wissen Sie, was ich gerade gedacht habe? Nee. Wenn der Kerl statt einem 500-Mark-Chip einen Tausender riskiert hätte, dann wäre Gina mit 70.000 nach Hause gekommen. Ja, und dann? Darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. Weiße Amseln müssen sterben, von Gerhard Herm. Es sprachen Brockmeier, Wolf Lindner, Gebert, Jürg Löw, Gina, Anna-Barbara Kurek, Monsieur Leandro, Peter Fricke, Schilcher, Thomas Lang, Lebrecht, Wolfgang Hepp, Hornung, Peter Harting, Croupier, Ulrich Marx, Kellnerin, Ute Wegmann. Ton und Technik Benedikt Bitzenhofer und Werner Jäger. Regieassistenz Michael Schlimgen. Regie Frank Hübner. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.